Ich schwöre Adolf Hitler. Ich schwöre Adolf Hitler. Unerschütterliche Treue. Unerschütterliche Treue. Ich schwöre ihm. Ich schwöre ihm. Und den Führern, die er mir bestimmt. Und den Führern, die er mir bestimmt. Unbedingten Gehorsam. Unbedingten Gehorsam. Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Warte, Germane, warte.